Progressive sind ebenso für identitätsschützende Denkfehler anfällig. In eindrucksvollen Versuchen hat der amerikanische Rechtswissenschaftler und Psychologe Dan M. Kahan mit Kollegen gezeigt, wie eng Identitätsschutz und Gruppenidentität zusammengehören. Er bat Probanden, Daten in fiktiven wissenschaftlichen Studien zu beurteilen, etwa Zahlenreihen über die heilende Wirkung einer Hautcreme. Versuchspersonen mit einem analytischen Denkstil, die souverän mit Zahlen und Statistiken umgehen können, schnitten dabei zwar besonders gut ab, konnten die Wirkung also korrekt beurteilen. Doch bei Datenreihen zu moralisch oder politisch umstrittenen Themen, etwa ob schärfere Waffengesetze die Kriminalitätsrate reduzieren, waren dieselben Probanden plötzlich deutlich schlechter. Die progressiven Demokraten glauben, dass solche Gesetze zu weniger Verbrechen führen. Die konservativen Republikaner glauben das Gegenteil. Ganz gleich, welche Datenreihen sie beurteilen mussten, mathematisch versierte Demokraten gelangten immer zu dem Schluss, weniger Waffen, also weniger Kriminalität, auch wenn die Zahlen das Gegenteil suggerierten. Konservative Rechenkünstler lagen im umgekehrten Fall ebenso falsch. Obwohl beide Gruppen die Wirkung der Hautcreme nahezu identisch korrekt eingeschätzt hatten, gaben sie jetzt sogar schlechtere Antworten als mathematische Laien. Das Versuchsergebnis ist ernüchternd, denn bisher sprach alles dafür, dass ein analytischer Denkstil vor groben Irrtümern und Fehlschlüssen schützt. Doch Kahans Testpersonen nutzten ihren Scharfsinn nicht wie sonst, um die Fakten exakt zu erfassen, sondern um ihr Selbstbild und damit die moralische Identität ihrer Gruppe zu verteidigen. Denselben Effekt kann man auch bei Versuchen beobachten, in denen Probanden Argumente beurteilen müssen, was Menschen mit einem analytischen Denkstil eigentlich nicht fällen sollten.